1 Live Talk Radio. 0800 220 50 50. Domian. Im WDR Fernsehen und in 1 Live. 0800 220 50 50. Liebe Leute, schön, dass ihr da seid. Willkommen bei Domian, willkommen beim 1 Live Talk Radio. Heute ist Themennacht bei uns und das Thema heute Nacht heißt, ich werde erpresst oder ich wurde erpresst. Ich möchte gerne mit Leuten sprechen, die zum Beispiel von ihrem Partner, ihrem Freund, einem Kollegen, einem Arbeitskollegen erpresst werden oder erpresst wurden. Oder die zum Beispiel aus einer Organisation oder einer Szene, einer bestimmten Szene, vielleicht einer Sekte, aussteigen wollen und deshalb bedroht werden oder die so etwas schon hinter sich haben. Ja, und wenn sich jemand traut, der selbst mal jemanden erpresst hat und sich dazu äußern möchte, dann ruft an 0800 220 50 50, unsere kostenfreie Nummer, oder mailt uns domian@wdr.de. Unser Thema, ich werde erpresst, und mein erster Anrufer, das ist der Roman, und Roman ist 31 Jahre alt. Hallo Roman. Hallo. Das Ding ist, die Partnerin, mit der ich jetzt noch zusammen lebe, ja, also vielmehr in dem Fall gezwungenermaßen, weil sie sagt, sollte ich mich von ihr trennen, will sie sich und ihre beiden Kinder umbringen. Ja, das ist eine ganz schlimme Erpressung. Ja, und wie gesagt, die beiden Kinder, sind das eure gemeinsamen Kinder? Nein. Sie hat sie aus einer vorherigen Beziehung mitgebracht. Wie alt sind denn die Kinder, Roman? 6 und 7. 6 und 7. Und wie lange warst du mit dieser Frau zusammen? Eigentlich etwas weniger als ein halbes Jahr. Ach so. Letztes Jahr im August habe ich sie kennengelernt. Wo habt ihr euch kennengelernt? Das war bei mir auf der Arbeit. Ach so. Was arbeitest du? Ich arbeite in der Fabrik. Ach so. Okay. So, und zumindest dann fing das an von wegen, ja, mit schnell zusammenziehen. Ich dachte, na gut, was soll's. Und irgendwann fing sie dann an, Eifersuchtsszenen zu spielen und auch mich persönlich unter Druck zu setzen, habe ich gesagt, du, pass auf, so geht das nicht weiter. Also gab es gar nicht so eine gute Zeit mal, zumindest? Doch, das schon. Das schon? Das war relativ, also sag ich mal, im Sommer habe ich sie kennengelernt, Anfang November fing das dann an mit ihren Druck aufbauen. Und dann habe ich immer gesagt, du, ist es nicht besser, wenn wir uns erstmal kurz eine Auszeit nehmen? Und dann meinte sie so, ja, wenn du das machst, bringe ich mich und die Kinder um. Nun weiß ich, dass sie suizidgefährdet ist und deshalb schon mal in der Psychiatrie war. Ja. Das habe ich erst später dann festgestellt. Hat sie denn schon mal einen Versuch unternommen? Ja. Sie hat einen Versuch unternommen. Damals ist sie auch von ihren ehemaligen Partner auch aufgefunden worden. Ja. Was hatte sie da getan? Da hat sie sich versucht, die Pulsadern aufzuritzen. Ja. Und ja, hat das wohl nicht richtig gemacht oder was. Zumindest wie dem auch sei, die Frau meint es wirklich ernst, weil als ich mal zu spät von der Schicht nach Hause gekommen bin, hatte sie nicht für sich und die Kinder im Essen schon starke Beruhigungsmittel reingemischt. Das klingt aber sehr, sehr, sehr bedrohlich. Und, ja. Und deshalb ist auch das Ding, ich habe auch versucht, mit ihrer Schwester drüber zu reden. Ja. Und sie meinte, ja, das wäre wohl für sie wohl normal. Damit hätte sie ihre letzte Beziehung wohl auch schon unter Druck gesetzt. Mhm. Nochmal zum Stand der Dinge. Ihr wohnt nicht mehr im Moment zusammen? Nee, sie ist momentan nur nicht hier. Also ihr wohnt schon noch zusammen? Bei ihrer Schwester. Ach so. So, weil sie ist da hingefahren, weil da irgendwelche Probleme sind und hat die Kinder mitgenommen. Aber ihr habt eine gemeinsame Wohnung eigentlich, ja, in der du jetzt im Moment bist. Genau, ich bin jetzt momentan in der Wohnung. Die ganze Sache hat sich so hochgeschaukelt, dass du zu ihr gesagt hast, ich möchte mich von dir trennen. Und sie sagt, wenn du dich trennst, dann bringe ich mich und die Kinder um. Genau. Wie oft hat sie das denn in der letzten Zeit gesagt? Also ich habe bis jetzt 4-mal die Anstalt mitgemacht, mich von ihr zu trennen, und alle 4-mal ist sie dann mit dieser Erpressung gekommen. Mhm. Wie lange ist sie jetzt schon aus der Wohnung raus? Jetzt ist sie jetzt 4 Tage draußen jetzt. Und wie ist das abzusehen? Wird sie in den nächsten Tagen zurückkommen oder wie? Ja, also es war ja eigentlich nur ausgemacht, dass sie jetzt hinfährt, dass sie mit ihrer Schwester regelt, weil die da ein Problem hat und dann wiederkommt. Ach so, die ist wegen eines Problems bei ihrer Schwester. Ich dachte, sie wäre gefahren wegen ihrer eigenen Probleme. Nee. Ach so, macht einfach einen Besuch bei der Schwester, ich verstehe. So, und das ist ja jetzt, sag ich mal, wo ich das gelesen hatte, wollte ich dann, weil ansonsten hätte ich ja noch niemand, sag ich mal, den Mut jetzt anzurufen, weil die Frau lässt mich ja im Normalfall keine 10 Minuten mal aus den Augen. Ja, so, was ist das, was macht das jetzt mit dir? Du siehst die Frau mit 2 Kindern und die sagt, ich bringe mich um, wenn du mich, Roman, verlässt. Genau. Wie gehst du damit um? Ich muss ja in dem Moment da bleiben. Weil gehe ich weg, weiß ich genau, dass den Kindern was passiert. Mit ihr wäre mir das ja noch relativ egal. Nur die beiden Kinder, die haben damit eigentlich nichts am Hut. Nun kann das ja nicht auf Dauer so weitergehen. Wie denkst du, dich zu verhalten? Deshalb habe ich eigentlich angerufen. Du hängst also völlig in der Luft und weißt nicht, was du machen sollst. Eben. Und du nimmst aufgrund dessen, was in der Vergangenheit vorgefallen ist, diese Drohung sehr ernst. Ja, musst du ja schon. Musst du ernst nehmen. Ich bin da eine Stunde zu spät von der Arbeit gekommen und die hat schon versucht, sich und die Kinder zu vergiften. Mit dem Beruhigungsmittel. Ja. Ja, aber Roman, das ist natürlich dann allerhöchste Eisenbahn, dass du die Behörden informierst, das Jugendamt informierst, gegebenenfalls sogar die Polizei informierst. Aber die haben ihr die Kinder ja schon nach dem ersten Suizidversuch wiedergegeben. Weil sie waren ja zu dem Zeitpunkt ja unter so eine, nicht Pflegeaufsicht, sondern so eine Erziehungsbetreuung. Ja, nun gut, aber die Leute im Jugendamt wissen ja nicht, wie die Sache sich jetzt gerade weiterentwickelt hat und wie gefährdet vielleicht die Kinder sind und wie gefährdet auch die Frau ist. Also ich finde, das ist deine Pflicht, das zu melden und dich an die Behörden zu wenden, um etwas Schlimmes zu vermeiden. Denn auf Dauer kannst du ja sowieso nicht so leben. Du kannst ja nicht dein Leben jetzt mit der Frau verbringen, die nächsten Jahre unter dieser Drohung. Das geht ja nicht. Du bist, aber das habe ich vorausgesetzt, du bist an dieser Frau als Frau überhaupt nicht mehr interessiert. Nein, ist ja auch richtig. Ja. So, also kannst du nicht die nächste Zeit bei der Frau bleiben, so wie du es jetzt geblieben bist. Ist ja klar. Ja. Ne? Ist klar. Was würde denn zum Beispiel passieren? Ich sage jetzt den Jugendamt Bescheid und die würden die Kinder nicht sofort wegnehmen. Roman, darüber kann ich jetzt nicht spekulieren. Das ist eine Sache des zuständigen Jugendamtes und der Fachleute dort, wie die diese Sache einschätzen und wie verantwortungsbewusst und voll die sich dann verhalten. Aber du musst deine Pflicht tun und stell dir mal vor, es passiert wirklich was. Dann würdest du dir ja Vorwürfe machen. Dann würdest du sagen, Mensch, hätte ich damals bloß jemanden informiert. Also das ist das Erste, was du tun musst. Wie es dann weiterläuft, das muss man dann sehen und auch mit den Leuten vom Jugendamt besprechen. Hast du denn auch nicht ständig Streit mit dieser Frau? Macht dich das nicht sehr aggressiv auf diese Frau? Sehr aggressiv nicht. Ich versuche immer, diese Frau auch mit Samthandschuhen anzufassen, weil ich genau weiß, die Krankheit, das nennt sich manisch-depressiv, das heißt, im einen Moment ist sie wirklich die freundlichste Person und im nächsten kriegt sie da ihre Abwehr. Und deshalb versuche ich auch immer so einen gewissen Level zu halten und auch immer alles in einem gewissen Maß zu erhalten. Also ist das eine große Anstrengung, die du da im Moment vollziehst, nur damit es einigermaßen gut geht und das nicht schief läuft. Ja, aber also das geht. Ich habe immer Angst, dass wenn sie wirklich so einen Rappel kriegt oder wenn das Jugendamt nicht schnell genug einschaltet oder irgendeine Behörde nicht schnell genug ist, dass dann den Kindern wirklich was passiert, weil man hört ja oft genug, dass die Behörden absolut nicht so schnell sind. Absolut. Deshalb aber. Voraussetzung ist natürlich, dass die Behörden das erstmal wissen. Und im Moment wissen sie die aktuelle Situation noch nicht. Deshalb möchte ich dich sehr, sehr eindringlich bitten, so schnell wie möglich da Kontakte aufzunehmen. Wie genau und was man da noch tun könnte zusätzlich, würde ich dich gerne noch an meine Psychologin verweisen im Hintergrund. Das wäre nett. Ne? Also mein erster Rat ist jetzt, du musst was unternehmen. So ist die Situation nicht haltbar auf Dauer. Was genau und wie, da bitte ich dich jetzt aufzulegen und da wirst du von Anja, meiner Psychologin, zurückgerufen. Okay. Okay? Lieber Roman, alles Gute wünsche ich dir und viel Glück. Auf Wiederhören. Ja, danke. Tschüss. So, unser Thema, ihr Lieben, heißt heute Nacht, ich werde erpresst oder ich wurde erpresst. Entweder im privaten Bereich, so wie wir es gerade gehört haben, von einer Partnerin, einem Partner, von einem Freund, einer Freundin. Vielleicht aber auch im beruflichen Bereich oder werdet oder wurdet ihr vielleicht erpresst von einer Organisation, einer bestimmten Clique, einer bestimmten Szene, aus der ihr aussteigen wolltet? Vielleicht wart ihr irgendwann Mitglieder einer Neonazi-Gruppe oder einer Sekte und ihr wolltet raus oder wollt raus. Und ihr bekommt aber von dieser Gruppierung großen Druck und ihr werdet bedroht. Wie auch immer. Wenn ihr gerne mit mir darüber sprechen wollt, dann meldet euch 0800 220 5050 oder mailt uns domian@wdr.de. Und mein nächster Anrufer ist Jasmin. Jasmin ist 26. Hallo Jasmin. Ja, guten Morgen. Guten Morgen Jasmin. Du sagst das ja auch, ich werde erpresst oder ich wurde erpresst? Im Moment werde ich noch erpresst. Das Problem ist, ich werde von dem ehemaligen Assistenten meines mittlerweile verstorbenen Bruders erpresst. Und der ehemalige Assistent deines verstorbenen Bruders? Was hat dein Bruder für einen Beruf gehabt? Mein Bruder war selbstständig, der war Sternekoch, der hatte mehrere Objekte unter sich, die er betreut hat und also die ihm gehört haben. Mhm. Und der, um den es geht, der Timo, der war sozusagen die rechte Hand von meinem Bruder. Also er hat viel gemacht von meinem Bruder, viel beruflich. Also die sind halt immer zwischen Deutschland und den Staaten hin und her gependelt. Mhm. Und wie gesagt, mein Bruder, der ist mittlerweile verstorben, der war schwer krank, der hatte Bauchspeicheldrüsenkrebs und zwei Hirntumore. Und um den es geht, der sollte mir Geld bringen von meinem Bruder. Weil es mir finanziell sehr schlecht geht. Ich war im 9. Monat schwanger im letzten Jahr und meine Tochter ist mittlerweile jetzt fast 9 Monate. Ich habe meinen Bruder, bevor er gestorben ist, fast ein Jahr lang nicht mehr gesehen, aufgrund, dass ich eine Risikoschwangerschaft hatte. Jedenfalls geht es mir immer noch sehr schlecht. Ich bin arbeitslos. Mein Freund ist auch arbeitslos seit 1.12. letztes Jahres. Wann ist dein Bruder gestorben? Mein Bruder ist im Mai verstorben, also er hatte auch im Mai Geburtstag, er ist 37 geworden und 4 Tage nach seinem Geburtstag ist er gestorben. Mhm. Er hatte am 16. Mai die Operation am Gehirn und ist am 18. verstorben. Ja. Ich habe meinen Bruder, ich hatte eine sehr gute Verbindung zu meinem Bruder. Mhm. Ich habe mich also sehr gut mit ihm verstanden und er hat mir immer geholfen, egal was ich hatte, mein Bruder war immer für mich da, auch wenn er nicht im selben Land war wie ich. Mhm. Also ich konnte immer zu meinem Bruder kommen und wie gesagt, ich habe meinen Bruder auch nicht mehr gesehen und dieser Timo, um den es geht, Jasmin, ich sag nur nochmal, du musst nicht mal den Vornamen nennen. Nicht, dass dir gleich noch der Nachname rausrutscht und dann müssen wir das Gespräch sofort abbrechen, weil das geht natürlich nicht. Ja. Also es ist so, dass der Mann, der sollte mir von meinem Bruder Geld bringen. Mhm. Mein Bruder hätte mir das Geld auch eigentlich überwiesen, aber dadurch, dass ich halt arbeitslos bin oder zu dem Zeitpunkt damals ins Arbeitslosengeld 2 gerutscht bin, hat mein Bruder mir das Geld nicht überwiesen. Und wie viel Geld ging es denn da? Um 3.000 Euro. Und dieser Assistent sollte dir das Geld bringen? Genau. Dein Bruder ist im Mai, sagst du, verstorben. Genau. Wann sollte er das Geld gebracht haben oder bringen? Also das war so gewesen, dass das war Anfang Mai, dass mein Bruder mir eine Mail geschrieben hatte, beziehungsweise mein Neffe hatte diese Mail geschrieben, weil mein Bruder nicht mehr in der Lage war, konnte ja nicht mehr sehen, nichts richtig. Hat er mir geschrieben, dass der Mann mir das Geld bringen wird oder dass er halt nach Deutschland kommt und mir das Geld bringt. Okay, also in der Zeit, als dein Bruder sehr, sehr schwer krank war. Genau. Wo liegt die Erpressung jetzt? Also das ist so, dass er mir das Geld nur dann geben wird, wenn ich mit ihm schlafe. Ach so, er hat also dieses Geld bis heute dir noch nicht gegeben? Er hat mir dieses Geld noch nicht gegeben und vor circa 4 Wochen hat er mir dann, hatten wir telefoniert und er meinte zu mir, er würde mir das Geld nur dann geben, wenn ich ihm eine gewisse Dienstleistung erbringe oder erweise. Daraufhin, also ich konnte mir schon denken, was er wollte, weil er im Vorfeld schon, obwohl ich in einer Beziehung war, schon öfter versucht hat, also er hat mich sexuell belästigt und es hatte... Also du kanntest ihn schon ein bisschen von früher? Genau, und jedenfalls hat er dann halt zu mir gesagt, dass ich nur das Geld bekomme, wenn ich halt mit ihm schlafe und ich betrüge meinen Freund nicht, das ist für mich ein Betrug. Und das weiß er auch und vor drei oder vier Tagen, ich weiß nicht mehr genau, wann es war, hatte ich nochmal dann halt gesprochen mit ihm. Und da meinte er, weil er halt weiß, dass mein Freund arbeitslos ist, hat er halt gesagt, wenn ich halt mit ihm schlafe, gibt er mir das Geld und es würde eventuell eine Arbeitsstelle beziehungsweise ein Job für meinen Freund halt rausspringen. Und aber Jasmin, weißt du, auch wenn du in einer finanziell schwierigen Situation bist im Moment, das ist ja überhaupt gar keine Frage, ne? Darauf nicht einzugehen. Eigentlich musst du das komplett ignorieren und den Kontakt, so traurig das ist, dass dieser Mann das Geld von deinem Bruder unterschlägt. Ja. Aber es gibt wahrscheinlich keine Beweise, dass er das Geld bekommen hat. Weiß ich nicht. Ich habe halt nichts Schriftliches. Du hast nichts Schriftliches. Festgelegt, ob da drin steht, dass ich halt das Geld bekomme, dass es mir zusteht. Und selbst wenn ich drauf eingehen würde, ne, weiß ich nicht mal, ob der Mann das Geld überhaupt noch hat, weil der ist stark kokainabhängig. Wie gesagt, ich habe überlegt, ob ich eventuell zum Schein drauf eingehen soll. Ich habe halt mit meinem Freund lange drüber auch gesprochen und alles, ne? Aber wie gesagt, selbst wenn, ich weiß nicht mal, ob der das Geld überhaupt hat. Nein, natürlich gehst du auch nicht im Schein drauf ein. Um Gottes Willen, wer weiß, was dann daraus wieder erwachsen könnte. Ja. Hast du denn darüber nachgedacht, diesen Menschen anzuzeigen? Das ist ja wirklich ein ganz klarer Fall von Erpressung. Ja, aber ich hab halt überlegt, wie ich das machen kann oder was ich machen kann. Nur ist ja schon sehr viel Zeit vergangen. Warum hast du es noch nicht gemacht? Also wie gesagt, es ist halt seit 4 Wochen steht es im Raum und ich weiß halt nicht, inwieweit ich halt zur Polizei gehen kann. Ich habe überlegt, lass mich gleich fragen, sonst vergesse ich. Dein Bruder ist voriges Jahr im Mai verstorben. Ja. Dieses Geld sollte eigentlich so im Mai übergeben werden. Und jetzt steht das erst im Raum? Was ist denn in all den Monaten passiert? Ja, ich habe, wie gesagt, also ich habe ja dann im Juni bin ich Mutter geworden und ich habe halt, dadurch, dass ich wusste, dass er mir das Geld bringen sollte, habe ich halt immer wieder versucht, ihn zu erreichen und der war dann halt auch in den Staaten, also der hat sich halt dort selbstständig gemacht, habe ich halt erfahren mittlerweile von halt, also sein Bruder, der lebt auch hier. Also du hast versucht, zu dem Kontakt aufzunehmen und hast Kontakt wie oft bekommen mit ihm? Gar nicht eigentlich. Gar nicht. Also der hat, wann war der Erstkontakt denn? Vor 4 Wochen. Erst vor 4 Wochen, das war der absolute Erstkontakt. Und der ist dann von ihm ausgegangen? Genau, also ich hatte halt immer wieder versucht, ihn zu erreichen per E-Mail, per SMS. Ich habe angerufen, da kam halt nie irgendwie eine Reaktion. Und dann hatte ich vor kurzem halt, also vor 4 Wochen hatte er sich dann bei mir gemeldet und ich hatte auch seinen Bruder in der Stadt gesehen. Aber ja, ist mit komplett aus dem Weg gegangen. Also er hat nicht Hallo gesagt, nichts, er ist sofort weitergelaufen. Und der ist halt im Moment auch hier in der Stadt. Und also Stichwort Polizei. Warum warst du noch nicht bei der Polizei? Ja. Also es ist so, weil ich halt nichts in der Hand habe. Ich weiß nicht, inwieweit ich halt irgendwie was nachweisen muss. Ne? Weil ich kann egal. Nicht dahin gehen und sagen, ja, ich krieg von dem und dem Geld. Egal, ich würde trotzdem mich mal schlau machen. Du kannst ja mal den ganzen Fall detailliert erzählen bei der Polizei. Ja. Vielleicht werden die dann auch sagen, ja, da haben wir gar nichts in der Hand, aber vielleicht gibt es ja doch irgendwie eine Möglichkeit. Das ist, glaube ich, der allererste Schritt, den du machen sollst. Ja. So, und das Zweite ist, wenn es wirklich keine Handhabe gibt, wenn ein Anwalt und die Polizei sagt, ja, okay, da kann man überhaupt gar nichts machen, dann würde ich mich an deiner Stelle aber radikal von diesem Menschen distanzieren. Dann sind die 3.000 Euro weg. Das ist wahrscheinlich für dich sehr schmerzlich, weil du das Geld brauchst, aber das ist dann nun mal so. Weil ich glaube, jeder weitere Kontakt, den du da irgendwie aufbaust, verstrickt dich, wenn es nur psychisch ist, mehr in diesen Sumpf. Ja. Und das ist für dich schlecht. Du hast schon genug Trauer zu verarbeiten wegen des Verlustes deines Bruders. Ja. Dann müsste man das eigentlich abbuchen unter schlimm passiert, aber lasst mich in Ruhe damit. Ich will mit so einer Welt gar nichts mehr zu tun haben. Ja, also es ist das, wenn ich halt zur Polizei gehe. Würde ich unbedingt auf jeden Fall erstmal machen, auf jeden Fall. Und dich da beraten lassen, wie die das einschätzen. Ja. Ja. Denn das ist ja auch belastend, ne? Ja, das ist sehr belastend, weil ich halt immer wieder versuche, irgendwie auf anderen, ich versuche es halt immer wieder und es kommt halt keine Reaktion, jetzt halt sowas. Ne? Also ich meine, er weiß genau, dass ich zu meinem Freund stehe und er weiß auch ganz genau, dass ich nie auch nicht wegen dem Geld halt mit ihm schlafen würde. Mhm. Das kommt für mich überhaupt nicht in Frage, weil ich kann das nicht, das ist für mich Betrug. Ja, also, da müssen wir gar nicht drüber reden. Da müssen wir drüber reden, dass das ganz schlimm ist und dass das natürlich nicht passieren darf. Und auch keine Tricksereien von deiner Seite, von wegen, ich tue mal erst so und dann stell dir eine Falle. Bloß nicht. Weil man weiß auch nie, wie er reagiert. Ne? Natürlich. Weil, wenn er schon in der Lage ist, halt mir so, also das war halt schon im Vorfeld, dass er mich auch sexuell belästigt hatte einmal. Mhm. Und wenn ich halt jetzt sage, ja okay, ich mache das so zum Schein, ne? Auch wenn er irgendwie das Geld hinlegen oder so, aber ich weiß, dass ich da nicht rauskommen würde, ohne weiteres. Nein. Müssen wir gar nicht weiter drüber reden. Das ist, das ist definitiv, das darfst du nicht machen. Du gehst zur Polizei, lässt dich klar beraten und je nachdem, was die Leute sagen, wenn gar keine Chance besteht, distanziere dich radikal von diesen Leuten und von dieser Szenerie. Das tut dir in deinem Leben nicht gut. Ich weiß. Also, liebe Jasmin, dann gehen wir schnell morgen zur Polizei. Alles Gute wünsche ich dir in deiner Familie. Dir auch. Dankeschön. Auf Wiederhören. Tschüss. Ich werde erpresst. Unser Thema heute Nacht 0800 220 5050. Die Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Weiter geht es mit, frage ich meine Regie, mit Rita. Rita, 52. Guten Morgen. Ja, guten Morgen. Rita. Du wirst erpresst. Ja. Von wem? Ist eigentlich eine ziemlich verworrene Geschichte. Mein Mann, der ist vor knapp drei Jahren ganz plötzlich verstorben. Und dann habe ich nach einer gewissen Zeit durch Internet einen neuen Partner kennengelernt. Der ist dann auch recht schnell zu mir gezogen, weil er hier in der Gegend dann Arbeit kriegen konnte, was dann aber nicht so von langer Dauer war. Er hat dann eigentlich nur auf meine Kosten gelebt. Ich sag mal, fühle mich ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Der ist dann auch zu dir in die Wohnung gezogen? Ja. Mhm. Und wie alt? Nachdem ich... wie alt ist nachdem er? Erst kurz, bitte? Wie alt ist er? 54. Ja. Mhm. Und nachdem er ganz kurz hier bei mir erst wohnte, war ich eine Zeit im Krankenhaus. Dann weiß ich nicht, inwiefern er sich da schon durch meine Papierwelt gewuselt hat. Dann war ich im vergangenen Jahr wieder im Krankenhaus und war dann in einer Reha-Maßnahme, wo ich dann wieder kam. Dann kam er dann an. Er hätte angeblich jemanden wohl irgendwie totgefahren, weil er hätte wäre gar nicht mehr ganz bei der Sache gewesen. Er hätte dann kam er an, hatte einen ganzen Packen Papier ausgedruckt, was ich da irgendwo, bin ich da mal in einem Chat gewesen, wo, dann ich... Moment, eins am anderen. Er hat jemanden totgefahren, hat er dir gesagt? Angeblich. Hat er gesagt, hätte er beinahe jemanden totgefahren. Okay, was hat das mit deinem Chat zu tun? Ja, nee, weil er meinetwegen so durcheinander gewesen wäre, ich hätte ihn betrogen gehabt und so weiter. Und er meinte... wenn ich jetzt mal weiter irgendwo chatten würde oder was, dann wird er die ganzen Sachen meiner Familie zeigen und so weiter und so fort. Was sind denn das für Sachen? Da habe ich, wie das eben halt so im Chat ist, wenn dann einer ohne Profilfoto drin ist oder so, der fragt ja dann schon mal, soll ich dir ein Foto schicken oder so? Mhm. Und dann sagt man ja natürlich nicht nein oder so, weil man ja auch gerne mal das Gegenüber nur mal sehen möchte. Ja. Ja, da kamen dann irgendwelche Nacktfotos an, wo ich natürlich auch nicht mitgerechnet habe. Also du hast in deinem PC Nacktfotos von Männern? Ja, mit denen du mal geschattet hast? Mit denen ich mal geschattet habe, die habe ich dann mal abgespeichert, ja. Genau. Hast du mit diesen Männern gechattet, während du mit diesem neuen Partner zusammen schon warst? Nee, das war in der Zeit davor. Das war davor. Aber er behauptet, das wäre in seiner Zeit gewesen, weil ich in der Zeit zwar auch noch geschattet habe, aber nicht mit diesen Personen. Ah ja, also... Aber das hat er dann irgendwo nicht verstanden. Ja. Es gibt ja auch Leute, wo man normalerweise auch, ich sag mal, wenn ich eine... Eine Freundschaft aufbaue, man kann auch eine Freundschaft zu einem Mann aufbauen. Jetzt sagen wir mal, man muss ja nicht gleich ein Verhältnis mit dem dann haben. Absolut. Ich hab ja auch, wenn ich eine Freundin habe, bin ich auch nicht gleich lesbisch. Genau. Hast du denn jetzt auch noch so Bekanntschaften im Chat mit Männern? Ja. Ja, und das ist für dich auch völlig okay und halt, da hast du nicht das Gefühl, dass du da untreu wirst oder deinen Freund betrügst? Nee, überhaupt nicht. So, jetzt, nein, er ist mittlerweile ausgezogen. Mhm. Ganz knall auf Fall. Da wusste ich jetzt gar nicht, wohin. Und da hat er zu mir gesagt, und wer du machst da Schwierigkeiten, dann zeige ich all das irgendwie, dann kannst du dann kannst du dein Wunder erleben. Und da habe ich gedacht, da konnte ich erst gar nichts mit anfangen. Was meint er mit Schwierigkeiten? Das hat sich dann rausgestellt. Er ist dann zu einer Tante von mir gezogen. Wie bitte? Und hat gemeint, er könnte mich damit erpressen, indem ich da irgendwie vielleicht, dass ich sie überall schlecht machen würde oder so, weil er Stopp. Wieso zieht dein Lover zu einer Tante von dir? Ja. Wie alt ist die Tante? Die ist 6 Jahre älter als ich. Das ist immer eine junge Tante. Ja, meine Mutter war 17,5, bis sie bekommen hat. Und kannten die sich vorher schon? Ein wenig, ja. Und wieso zieht der dann zu der Tante? Warum macht die Tante das mit? Ich hab ihr vorher noch mein Leid geklagt, aber in der Zeit war er schon bei ihr, da wusste ich gar nicht, dass er bei ihr war. Aber er hat mich eben halt, Also im Klartext kannst du erstmal froh sein, dass er weg ist. Ja, war ich auch sehr froh. So. Aber da, meine ganzen E-Mails und womöglich auch meine andere private Post. Hat er mitgenommen? Nee, nicht mitgenommen, aber wohl durchgeforstet. Ja, und wie will er dich jetzt erpressen? Das schlimme Ende kommt ja noch. Ja. Er ist dann, ich habe mit meinen Stiefkindern irgendwelchen Ärger, die wollten erben, obwohl, das ist auch ein bisschen verworren, mein Mann, der hat einen Vertrag mit seinem Bruder gemacht, wegen einem Auto und so. War es nicht zu kompliziert? Nee, das hängt ja damit dann auch, da hat er sich ja dann auch reingehängt, durch die, und meint dann wohl, er könnte da irgendwie welchen finanziellen Vorteil noch ausschlagen, weil die ganze Sache vor Gericht ist, weil die Kinder die Unterschrift ihres Vaters anzweifeln und meinten, und er hat gesagt, ich hätte gesagt, mein Schwager und meine Schwägerin hätten die Unterschrift gefälscht. Das ist mir jetzt so kompliziert. Ja. Da komme ich nicht mehr mit. Ich will jetzt wissen, konkret, wie der dich erpresst. Mit was? Mit diesen Fotos, die du damals abgespeichert hast? Unter anderem wohl auch, ja. Und was sagt er? Wenn du das nicht machst, dann gebe ich die Fotos wohin? Ja, er wollte das in meinem ganzen Verwandten- und Bekanntenkreis rumzeigen. Wann will er das zeigen? Das hat er nicht gesagt. Komische Erpressung. Wenn ich irgendwelche Schwierigkeiten. Ja, was meint er damit mit Schwierigkeiten? Ja, ich weiß nicht, was er sich jetzt vorstellt, ob er da irgendwelchen finanziellen Vorteil rausschlagen will bei meinen Stiefkindern oder was. Er hat wohl gedacht, vergangene Woche am Gericht. Ja. Da war eine Verhandlung und da hat er dann, da habe ich das dann auch zur Sache gebracht, dass ich gesagt habe, dass er mich praktisch erpresst. Ja, aber das muss man ja auch verstehen. Noch erpresst er dich ja nicht. Ja, weil er hat aber gesagt, wenn du irgendwie, wie er ausgezogen ist, hat er gesagt, wenn du irgendwie was also gegen meine Tante, also irgendwie sie jetzt unternehme, irgendwie weiß ich nicht, dass ich irgendwelche Ausraster kriege oder was, dann würde mir was passieren. So, also, wie lange ist er jetzt weg schon? Das war so Mitte Oktober. Mitte Oktober, das ist schon eine ganze Weile. Ja. Hast du seitdem nochmal was gehört von dem? Ja, sicher. Er hat sich jetzt da eingehängt und hat die Rechtsanwältin meiner Stiefkinder angerufen und hat gesagt, ich hätte irgendwie gesagt, mein Schwager und meine Schwägerin hätten die Unterschrift gefälscht. Kommen wir nicht weiter, Rita. Diese Geschichte mit der Erbschaft, das ist, glaube ich, ein bisschen zu komplex, um das jetzt ein paar Minuten richtig klar rüberzubringen. Die entscheidende Frage ist ja, mit was man erpresst wird und ob man erpressbar ist. Die Sachen, die er da gesehen hat er sich die irgendwie nochmal abgespeichert für sich und mitgenommen, weißt du das? Er hatte kennst ja diese Bündel Papier, was man zum Ausdrucken sich kaufen kann, so ein Paket. Also so ein ganzes Paket hat er mir schon mal dahingelegt gehabt, was ich dann direkt ab ins Altpapier entsorgt habe. Also man kann davon ausgehen, dass er irgendwas... Er meinte, er hätte doch irgendwo welche hinterlegt. Okay, so, das ist jetzt die Grundfrage. Macht es dir etwas aus, wenn irgendwelche Verwandten diese Fotos sehen zum Beispiel? Ich habe erst lange drüber nachgedacht und habe gedacht, irgendwo, das sind ja nicht Fotos von mir, die sind ja nicht mein, oder ich bin da ja nicht abgelichtet. Und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich habe in meinem ganzen Verwandten, Bekannten, auch bei meinen Nachbarn, denen er das überall, wo er das überall erzählen wollte. Hast du schon erzählt? Habe ich es eigentlich ganz offen gesagt. Ja, der hast das Beste gemacht. Auch gesagt, ich lasse mich, und dann habe ich aber auch vor Gericht dann zurück, also hat er gemeint, wie er von einem Anwalt gefragt wurde, was das denn wäre mit den E-Mails. Da hat er gesagt, ja, da wollte er mich nicht in Verlegenheit bringen. Da habe ich gesagt, und da habe ich gedacht auch, wäre mir egal, wenn ich auch eine Ordnungsstrafe zahlen muss, ich lasse mich nicht von dir erpressen. So, dann ist doch im Prinzip dieses Thema Erpressen erledigt. Du lässt dich nicht erpressen, du hast schon mit offenen Karten allen gegenüber gespielt und die Sache ist erledigt. Ja, und ich wollte damit eigentlich nur auch sagen, man sollte wirklich dann auch ganz offen sagen, wenn man so merkt, dass man erpresst wird, einfach sagen, da spiele ich nicht mit, dann stehe ich lieber zu dem, was ich verbockt habe. Da hast du völlig recht, gebe ich dir völlig recht. Und vielleicht noch einen kleinen Tipp an dich, Rita. Sag ich mal so als Außenstehender. Hol dir nicht so schnell die Männer ins Haus. Ne, der war zu schnell in deiner Wohnung, glaube ich. Ja, das ist so. Oder? Wenn man eben halt schlecht alleine sein kann. Ja, aber du siehst ja, welche. Wenn so meint, ich habe damals gemeint, das ist die. Naja, meint man immer, ne? Also Vorsicht ist geboten, vielleicht nicht zu, dass man nicht zu skeptisch ist, aber ein bisschen vorsichtiger sollte man schon sein, um nicht. Aber ich finde deinen Rat sehr richtig, den du gesagt hast, und ich finde dein Verhalten auch sehr richtig. Insofern bin ich ja beruhigt, dass du da kein Erpressungsopfer wirst, wenn auch du da immer noch versteckt bist. Da wollte ich auch jedem sagen, eben halt, man sollte dann doch zu der Sache stehen, wenn man irgendwie sowas hat und dann sagen, genau. Ich lass mich nicht von dir erpressen. Unter Druck setzen. Oder so, ganz genau. Liebe Rita, ich danke für deinen Anruf und wünsche alles Gute. Danke. Dass du da rauskommst. Alles Gute, tschüss. Ebenso, ciao. 0800 220 50 50, das ist unsere Telefonnummer und die E-Mail-Adresse domian@wdr.de. Unser Thema, ich werde erpresst. Hier ist Markus. Markus ist 22. Guten Morgen. Hallo, Domian. Hallo, Markus. So, du auch zu unserem Thema, ich werde erpresst. Genau, ja, also ich habe jetzt auch einen ganz schlimmen Fall und zwar mein Kumpel und ich, wir sind Drogendealer gewesen. Ich wurde auch schon einmal verhaftet deswegen. Wir waren 1,5 Jahre im Gefängnis. Mit welchen Drogen habt ihr gedealt? Hauptsächlich mit Marihuana, Tickets, ein bisschen Ecstasy war mal dabei. Ja. Und du warst im Knast, wie lange? 1,5 Jahre? 1,5 Jahre, genau. Wie lange jetzt wieder draußen? Seit einem halben Jahr jetzt circa. Mhm. Seit einem halben Jahr. Und bei uns war es halt so, er erpresst mich jetzt eben, weil wir haben immer ziemlich viel Geld verdient bei der Sache. Also bei jeder Fahrt waren das so um die 3.000, 3.500, was wir da Gewinn gemacht haben. Jeder Fahrt heißt, wohin gefahren? Ja, also wir wohnen hier am Bodensee und wir sind regelmäßig in die Schweiz gefahren. Und haben halt da richtig viel Geld verdient. Und am Ende hat er halt seine Höhenflüge bekommen und halt, er hat mich halt dann erpresst und hat gesagt, irgendwann, hör mir zu, du kriegst eine Anzeige von mir, ich habe Beweise gegen dich, dass du dabei warst und ich habe eben keine Beweise, dass er irgendwann wo dabei war, wenn du mir keine 7.500 Euro gibst. Und er wird dann auch noch rumerzählen, dass ich was mit meiner Schwester hatte, weil ich liebe halt meine Schwester über alles, aber ich habe auf jeden Fall keine Beziehung mit ihr oder irgendwas in die Richtung. Jetzt verstehe ich nicht ganz, du warst doch schon im Knast. Wegen Dealer-Geschichten. Wie will er dich jetzt dann nochmal auffliegen lassen? Ja, er hat anscheinend gesagt, er hat da noch irgendwas im Petto. Das sagt er seit wann zu dir? Ja, sagt er seit, wie lange geht es? Seit 5 Wochen circa. Ach so, so frisch noch. Ja, also, genau. Also da ist die Erpressung. Du hast schon eine Strafe abgesessen, aber wenn der jetzt irgendwas da hinlegen würde, könnte es sein, dass eine erneute Strafe droht. Habe ich es richtig verstanden? Genau, ja. So ist es. Ja. Ist denn da was dran, was er sagt? Nein, natürlich nicht. Also für das, was wir getan haben, haben wir unsere gerechte Strafe bekommen. Und hat er die Strafe denn auch bekommen? Er hat sie auch bekommen, ja. Und dennoch will er jetzt noch mal das Fass aufmachen, sozusagen? Genau, und wir waren 6 Jahre lang die besten Freunde. Also ich habe ihm damals das Leben gerettet und bei einem schweren Autounfall und da haben wir uns eigentlich kennengelernt und so ist es halt dann gekommen, dass wir dann halt einfach diese Deals gemacht haben. Und so, während du es gerade erzählt hast und ich versucht habe, das zu verstehen, ist mir jetzt nicht ganz, habe ich nicht ganz klar registriert, was er von dir konkret verlangt. Naja, er verlangt eben 7.500 Euro von mir. Sowas. Ja, Jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Ich weiß, ich kann keine 7.500 Euro auftreiben und ja, ich habe halt einfach Angst. Aber vor was hast du denn Angst, wenn das nicht stimmt, was er sagt? Ja, ich habe halt einfach Angst, dass er rum erzählt, dass ich was mit meiner Schwester hatte, und weil ich liebe meine Schwester über alles und jeder weiß es. Und ja gut, aber das ist doch absurd. Also ist das die Hauptangst, dass er herum erzählt, du hast was mit deiner Schwester? Oder ist die Hauptangst, dass die Polizei irgendwie nochmal hellhörig wird und die Staatsanwaltschaft vielleicht nochmal ermittelt? Nee, die Hauptangst ist einfach das mit meiner Schwester. Wenn die Staatsanwaltschaft ermittelt, die kann ja nichts finden. Wir haben ja unsere gerechte Strafe bekommen. Das ist ja alles kein Problem. Ich habe einfach das mit meiner Schwester. Das belastet mich halt extrem. Und ich habe halt nicht viel Selbstbewusstsein. Ich habe halt Angst einfach, dass mein Freundeskreis, dass keiner mehr was mit mir zu tun haben will, dass meine Freundin mit mir Schluss macht, dass meine Eltern mich so aus der Familie schmeißen, weil bei uns hat das auch noch einen besonderen Grund, weil wir sind Kurden und ja. Was sagen denn deine Eltern zu deiner kriminellen Karriere, die ja schon hinter dir liegt? Ja, also mein Vater fand es jetzt eigentlich nicht schlimm. Er hat gesagt, früher war jeder mal so und hat mal sowas gemacht. Okay, ich hab's damals. Echt, das sagt dein Vater? Der sagt, es ist nicht schlimm, wenn du 1,5 Jahre im Knast warst? Ja. Er hat halt gesagt, jeder bekommt mal so sein Päckchen und sein Fett weg und ja. Ja, das ist eine sehr legere Einstellung. Er hat halt gesagt, er war auch kein Kind der Unschuld damals. Ja, das sind aber so Sprüche. Was sagt die Mutter? Ja, meine Mutter ist halt natürlich sehr, sehr, sehr gläubig vor allem und ist da sehr dagegen gegen sowas. Aber bei den Kurden, bei uns Kurden ist halt einfach so, dass, ja, der Vater halt die Oberhaupt der Familie ist. Und so überhaupt, so deine Familie, Verwandtschaft und so, was haben die dazu, wie haben die das aufgenommen, dass du gesessen hast? Also in meiner Verwandtschaft habe ich jetzt eigentlich gerade Stärkung wieder erfahren, weil mein Cousin hat auch schon mal sowas gemacht und er hat zwar auch seine Strafe bekommen, aber er hat halt gesagt, ich soll mich nicht unterkriegen lassen, ich soll immer weitermachen. Was meint er damit, mit weitermachen? Ja, ich soll weiter auf diese Art und Weise Geld verdienen. Das sagt ein Verwandter? Ja. Dass ein Verwandter sagt, du sollst auf diese Art und Weise also weiter Drogen handeln und dir somit dein Geld verdienen? Ja, also er hat gesagt, in Deutschland heutzutage ist es nicht mehr leicht, Geld zu bekommen, und das wäre noch die leichteste Art und Weise. Und was hast du denn da für eine Verwandtschaft? Das ist ja schauderhaft, was ich ja höre. Wie siehst du das denn? Ja, ich weiß nicht, was ich sagen soll. Irgendwie ist es ja schon doof, aber... Was ist schon doof? Ja, wenn man so mit diesen Drogen dealt und bla. Ich meine, okay, ich habe das ja jetzt auch eine lange Zeit gemacht, aber ich hatte auch einen Porsche Boxster gefahren, aber das ist halt alles weg, ja. Ja, aber wie stehst du denn überhaupt zu dem, was du gemacht hast? Ja, im Nachhinein tut es mir jetzt ja schon leid, weil ich wirklich lange im Knast war. Aber irgendwie... Macht halt schon Spaß. Es macht Spaß? Ja, also ich finde, also mir gibt es eben diesen Adrenalinkick, also hat es gegeben, sag es mal so. Ja. Was ist da für ein Radau im Hintergrund? Ja, ich war gerade eine Zigarette rauchen. Ach so. Also, und 1,5 Jahre Knast haben dir den Spaß auch noch nicht ausgetrieben? Nee, also ich fand es halt immer spannend, ja. Also irgendwo besteht schon noch ein gewisser Reiz, aber... Also Markus, wenn du so noch redest, nach 1,5 Jahren, dann hast du es aber immer nicht kapiert, wo es lang gehen soll. Das heißt, dann habe ich aber größte Sorge, dass du wieder rückfällig wirst. Was soll ich denn machen, Domian? Ach komm, jetzt hör auf zu heulen. Da beeindruckst du mich in dem Fall jetzt nun wirklich überhaupt nicht. Du bist ein junger Kerl, du hast jetzt einen großen Fehler gemacht, okay. Du hast dafür deine Strafe abgesessen, okay. Aber da müsste jetzt auch ein Strich drunter gemacht werden. Ich hätte jetzt gerne von dir gehört, dass du gesagt hast, okay, ich hab Mist gebaut, aber jetzt packe ich mein Leben an und gucke nach vorne. Was erzählst du mir? Es hat Spaß gemacht, es hat mir Kick gegeben. Na super. Da sehe ich dich in einem halben Jahr wieder im Knast vor Gericht. Und so geht's weiter und so geht's weiter. Ist das ein Leben, was du führen willst? Nee, das stimmt eigentlich. Haben Sie eigentlich schon recht, ja. Das muss ich Ihnen jetzt schon zugestehen. Hast du einen Schulabschluss? Ja, also bei uns gibt es dieses Berufsvorbereitungsjahr, das habe ich mal gemacht, und Ich habe auch die vierte Klasse habe ich zweimal machen müssen und dann war ich auf der Hauptschule und dann. Also nicht so dolle. Nee, also. Mhm. Ich will gar nicht fragen, Lehre und so, natürlich nichts angefangen, ne? Wie Lehre, oder? Ja. Nee, ja. Nee, also. Da verdiene ich. Ich habe mich mal beworben. Ich habe mal geguckt, ob ich irgendwo vielleicht was machen könnte im Büro, weil ich Büro eigentlich immer ganz toll fand, aber irgendwie. Jetzt pass mal auf, Markus. Sofern du Markus heißt, wahrscheinlich heißt du gar nicht Markus. Die Sache mit dieser Erpressung, das ist ja völliger Quatsch, das ja. Also, dann soll er dich erpressen und wenn die Leute das glauben, dann sollen sie es glauben. Wenn du da ganz selbstbewusst dastehst und sagst, ich habe mit meiner Schwester nichts gehabt, deine Schwester weiß es, deine Familie weiß es, was soll denn dann noch passieren? Ja. Ist halt immer die Hinterangst, immer so. Ja, aber da musst du ja nun mal gehen, da musst du nun mal durch. Und da musst du dagegen angehen. Was ich noch viel wichtiger jetzt finde eigentlich in unserem Gespräch ist, dass ich denke, dass du mal überlegen sollst, wie du dein Leben jetzt neu planst. Du bist noch nicht lange raus aus dem Knast. Wie soll das denn jetzt weitergehen, die nächste Zeit? Ja, das weiß ich jetzt auch nicht, also. Ist aber höchste Eisenbahn, dass du dir mal Gedanken darüber machst. Ja, Hast ja nur schon einige Wochen und Monate Zeit. Ja. Was machst du denn den ganzen Tag? Ja, also ich stehe morgens auf und dann hocke ich mich an den Computer und spiele halt PlayStation. Ja, super Lebenskonzept. Wirst du so alt werden? Ja, also ich habe mal noch Spaß jetzt mal noch dabei. Von was lebst du denn? Ja, ich bekomme halt von meinen Eltern noch viel Geld. Und ja. Das ist eigentlich kein Problem. Geld ist bei uns in der Familie eigentlich eher nicht so die Sorge. Aber ich will halt immer auf meinen eigenen Beinen stehen und mein eigenes Geld so. Woher hat die Familie denn so viel Geld? Ja, meine Eltern, meine Opa, die waren alle sehr reich und ich halt einfach mir viel geerbt vor allem. Also Markus, weißt du, was anstünde, ist, dass du dich aber sowas von auf den Hintern setzt und mal ein Konzept machst, wie so die nächsten Jahre aussehen sollen. Sicher wäre gut, einen Schulabschluss nachzumachen. Okay. So, und dann, wenn du sagst, Richtung Büro oder so, interessiert dich, dann in dem Bereich auch dann was zu lernen und einfach mal auf eine ganz normale Ebene zu gehen. Ja, das ist halt alles gar nicht so einfach. Nee, also aber man muss es aber erstmal wollen und man muss sich dafür entscheiden. Deutschland oft vor, dass man einfach als Immigrant, dass man halt einfach keine Chancen hat. Ja, komm, jetzt jammer mir nicht auf die Tour. Weißt du, das ist immer so das Totschlagargument. Dass es schwierig ist für Leute, die aus anderen Ländern kommen, ist mir schon klar. Aber du musst auch wollen. Das fliegt ja nicht in die gebratenen Tauben, fliegen dir nicht in den Mund. Uns auch nicht, weißt du? Da müssen wir alle was für tun. Ja, das stimmt natürlich, klar. So, jetzt möchte ich gerne noch, dass wir dir noch ein paar Beratungstipps an die Hand geben, so rein infomäßig, was du in der nächsten Zeit machen könntest. Okay. Damit du dann auch selbst entscheiden kannst und auch was weißt, was du tun könntest. Das wäre nett, ja. Dafür bitte ich dich aufzulegen und wir rufen dich gleich nochmal an. Alles klar, okay. Markus, dann hau rein und viel Glück wünsche ich dir. Okay, danke Domian. Tschüss. Und weiter geht es mit Özcan. Habe ich das richtig ausgesprochen? Hallo Özcan. Ja, hast du, Domian. Guten Abend. 28, grüße dich. Hi. So, um was geht's bei dir? In welcher Art wirst du erpresst? Ich werde erpresst wegen meiner Homosexualität. Wegen deiner Homosexualität? Richtig, von meinen Verwandten. Du kommst aus welchem Land oder deine Familie? Ja, Türkei. Türkei. Mhm. Und du bist schwul? Ja. Erzähl mal ein bisschen. Ja, was soll ich erzählen? Ich bin eigentlich nicht so offen schwul, sondern ich lebe eigentlich meine Homosexualität eigentlich so ein bisschen hinter den Türen, sag ich mal so. Ja, was heißt das konkret? Da piepst übrigens gleich immer zu, was? Das ist mein Handy. Können wir das ausstellen, das Piepsen? Ja, klar. Warte. Ja. Okay, so. Jetzt. Also, 28, seit wann weißt du so, dass du schwul bist? Eigentlich später, eigentlich mit 24 kam ich da drauf. Ja. Bis ich mit einem Mann kennengelernt habe, da die Sexualität was mitgespielt hat. Ja. Und dass mir das gefallen hat. Das heißt, das kam später. Ja, und seitdem praktizierst du das geheim? Ja. Und wie läuft dieses geheime Praktizieren ab? Das heißt, es geht nur um die Sexualität. Also das heißt, wir haben nur uns getroffen, zwischendurch hatten wir Sex. Mit irgendwelchen Männern? Oder mit einem? Jetzt eigentlich nur mit einem Mann, jetzt so. Nicht mit mehreren. Ach so. Und so, seit kurzem bin ich auch schon mal öfter raus jetzt, weil ich das entdeckt habe für mich. Ach so, du hast eigentlich erst Erfahrung mit diesem einen Mann gesammelt, sexuell, genau. Und traust dich jetzt so ein bisschen raus in schwule Kneipen-Szene, Szene und sowas. Richtig, richtig. So, und deine Familie hat aber dennoch Wind davon bekommen? So eine Bekannte von mir hat mich in Schwulenbar gesehen, so war das. Ah, ja. Schwulenkneipe. Und er hat das dann weitererzählt. Ach du je. Ja, und jetzt werde ich erpresst. Also, wer erpresst dich denn jetzt mit was? Ja, meine Verwandten. Was sagen die konkret? Eher, dass ich mich ändern soll. Die drohen dir? Ja, die drohen mir doch, ja. Die sagen, also wenn du dich nicht änderst, was ist dann? Ja, eigentlich bei uns ist es so, wenn jemand sich nicht ändert, soll schon sterben. Was? So hart ist das bei uns. Das oder ist einen anderen Weg gehen oder komplett den Eltern streichen. Ja, also wissen deine Eltern das mittlerweile auch? Ja. Ja. Gab es ein Gespräch so unter vier Augen mit deinem Vater mit Mutter und Vater zu dritt? Ja, natürlich. Wie meine Familie hatte ich das schon, ja. Und die haben mit sich... Onkel, alles, ja. Ach so, und selbst deine Eltern haben sich auch so geäußert, wenn du dich nicht änderst, dann passiert was? Soll ich gehen? Du sollst gehen? Gehen also, und nicht mehr kommen und... Soll alles vorbei sein mit Familie. Ich soll jetzt mich entscheiden, Eltern, Familie oder meine Homosexualität. Also, die sind empört und angewidert von dir. Richtig, richtig. Geht es denn so weit, du hast gerade das ja schon angedeutet, dass die nicht nur sagen, du sollst gehen, sondern dass sie dir auch körperliche Gewalt androhen, wenn sie... Ja, ich habe schon von jemandem Aufwahl gekriegt, deswegen. Und ich denke, die gehen auch weiter, wenn ich mich nicht ändere. Wie frisch ist denn diese klare Drohung oder diese Gespräche mit den Eltern und den Verwandten? Wann haben die stattgefunden? Ja, dass die das erfahren haben. Und jetzt kommt das jetzt ein bisschen heftiger. Die kommen jetzt ein bisschen die kommen noch jetzt tiefer zu mir und die sagen, jetzt ist Schluss, jetzt musst du dich ändern. Ja, wann haben die das denn erfahren? Bitte? Wann haben die das denn erfahren, genau? Ja, vor 3 Wochen. Ach so. Das ist alles noch frisch. Ach so, verstehe. Ich dachte, es würde schon länger in der Luft hängen. Nee, das ist noch frisch. Ja, dann stehst du ja unter einem immensen Druck im Moment. Ja, auf jeden Fall. Was denkst du, was du machen wirst? Ich weiß nicht, ich denke eigentlich umziehen, aber irgendwie, ich hänge an meine Familie, das ist mal ein Problem. Du hast wahrscheinlich Brüder und Schwestern noch? Ja. Und gibt es denn wenigstens einen oder eine, die ein bisschen zu dir hält? Ja, ich habe, was Freunde angeht, die halten zu mir als Familie. Familie eigentlich weniger. Also kein Bruder, keine Schwester hält zu dir? Nee, weil meine Eltern das auch wissen. Meine Eltern sagen, ist es nicht, ne? Verstehe. Und die halten auch zu denen. Verstehe. Das heißt, du bist absolut das schwarze Schaf der Familie. Ja. Wohnst du auch noch zu Hause im Moment? Nee, ich wohne nicht zu Hause. Mhm. Gehst du ab und zu nach Hause? Ja. Und da ist die Stimmung doch wahrscheinlich, hängt komplett schief, oder? Ja, momentan gehe ich auch nicht mehr. Da gibt es fast keine Lösung, ne? Nee, es ist auch keine Lösung. Es gibt natürlich eine ganze Menge schwule türkische Jungs, klar. Ja, das gibt's auf jeden Fall, das habe ich auch gemerkt. Ja, aber hallo. Und ja. Da gibt's die meisten leben es geheim, aber es gibt dann auch welche, die es offen leben, aber die brechen in der Regel dann offensichtlich wirklich mit der Tradition oder mit der Familie. Richtig. Oder kennst du einen türkischen Jungen, wo die Familie sagt, okay, wir tolerieren das? Das wird in der türkischen Familie so gemacht. Die wissen, dass sie schwul sind, aber darüber wird nicht gesprochen. Das heißt, die akzeptieren den Jungen nicht, natürlich nicht, aber die wissen das. So, jetzt stehst du vor der Alternative, entweder du veränderst dich, das heißt im Klartext, du unterdrückst deine Sexualität, oder du fliegst hochkant aus dem Familienverband raus. Richtig. Darum geht's. Habe ich es gerade so ansatzweise schon richtig verstanden, dass du bereit wärst, aus der Familie rauszugehen? Ja, da bin ich noch nicht klar. Weil ich hänge an meine Eltern oder an meine Geschwister, sag ich mal so. Das ist mal ein Problem. Ja, verständlicherweise. Ist ja auch schrecklich. Ja, sonst wäre das für mich alles einfacher gewesen, glaube ich. Ja, das ist ja auch grauselig. Wenn man sich vorstellt, ja, dass die Familie, nur wenn man eine andere Sexualität hat, einen rausschmeißt. Und wenn man gerne die Familie hat und ein Familienmensch ist, ist das ja ganz schlimm. Richtig, ganz genau, ganz genau. Ich hänge auch an meine Eltern oder sowas, an meinen Geschwistern. Und dass ich das anders, ich fühlte mich bestimmt dann leer dadurch, wenn die nicht mehr da wären. Mhm. Andererseits spielen wir mal die andere Variante durch, wenn du ganz drauf verzichtest, was wäre dann? Dann fehlt eine Seite von mir, oder? Ja. So denke ich. Ja, denke ich auch. Vielleicht nicht nur eine Seite, sondern etwas ganz Gravierendes, nämlich deine sexuelle Identität wäre dann plattgewalzt. Richtig. Oder die andere Alternative ist, du lebst ein Leben in Lüge und hast ein heimliches Doppelleben, bist verheiratet offiziell, was es ja nun auch in Massen überall gibt, bei Deutschen und bei Türken und bei allen Leuten, und hast dann trotzdem deine schwule Sexualität. Ist ja auch kein Lebenskonzept. Nee, das will ich auf jeden Fall nicht. Ja, definitiv nicht. Was machst du eigentlich beruflich? Ich bin Friseur. Was bist du? Ich Friseur. Achso, Friseur, ja. Ja, das ist jetzt natürlich ein schwieriges Problem, dann Rat zu geben. Natürlich ist der Rat letztendlich von außenstehend immer der, finde ich, dass man das tun muss, was man selbst für richtig hält. Eigentlich schon, ja. Ja, und was einem gemäß ist. Du musst das tun, was du bist. Nicht das machen, was die Eltern sagen, meinst du, ne? Ja, finde ich. Du musst ehrlich sein. Und ehrlich sein heißt, dass du nun mal so eine Sexualität hast. Mit all den dramatischen Konsequenzen, vielleicht, die damit verbunden sind. Alles andere würde Selbstverleugnung bedeuten. Aber das ist leichter gesagt als getan. Also das ist mir schon klar, dass in welchem Dilemma du da steckst. Ja, ich lache schon heute irgendwie, aber ich habe schon irgendwie Angst von denen, so, weiß ich nicht. Ich hab zum Beispiel einen Onkel oder sowas, ich habe Angst von denen, die irgendwas mir antun, wenn ich mich nicht ändere. Könnte das passieren? Ja, das könnte passieren, ja. Weil die sind schon heftig, ja. Es gibt ja mittlerweile in allen Bereichen so Selbsthilfegruppen und sowas. Mach dich doch mal schlau, ob es gibt da bestimmt auch schon so Gruppen, wo sich Jungs muslimischen Glaubens, die schwul sind, irgendwie treffen und ihre Erfahrungen austauschen. Gibt es hundertprozentig? Lebst du in der Nähe einer großen Stadt? Ja, gibt's. Ja, also... Geh mal ins Köln Netz. Köln ist nicht weit von mir. Ja, also wenn, dann ist das natürlich Köln oder Berlin die besten Städte. Richtig. Mit Sicherheit gibt es da irgendwas, wo du vielleicht einen Anlauf hättest, wo man einfach mal Erfahrungen austauschen kannst, wo du mit Jungs zusammenkommst, die im gleichen Dilemma hängen wie du. Wäre ja vielleicht nicht schlecht. Du bist internetfit, geh mal ins Netz und guck dir, such mal ein bisschen rum. Oder wenn, dann wende dich einfach an die Kölner AIDS-Hilfe oder so, die wissen auch. Also an irgendeine Schule, Institution, die können dir sicher weiterhelfen. Richtig. Würde ich mal machen, damit du einfach mal ein bisschen reden kannst und Gedanken austauschen kannst mit Leuten. Ich glaube, das brauche ich auch, klar. Ja, finde ich auch. Und ich kann von meiner Seite aus dich nur ermutigen, das zu tun, was dein Herz sagt. Das ist das Wichtigste. Ja. Das hat mir auch einen Mut gekostet, dich anzurufen. Das glaube ich. Aber hallo, das glaube ich. Zumal man dich ja auch erkennen könnte an der Stimme. Ja? Ja, weiß ich nicht, aber natürlich. Also wir haben die Stimme. Ich bin auch zwischendurch am Zittern, merkst du das? Nein, du hast das sehr tapfer durchgezogen. Nein, das ist schon sehr mutig. Aber das ist ja auch ein tolles Zeichen, dass du diesen Mut hast. Ja. Das sagt mir ja, dass du deinen Weg gehen wirst. Das werde ich auf jeden Fall, glaube ich, so wie das aussieht. Weil ich habe das ja auch später erfahren, so diese Sexualität, dass das wirklich ich dahin gehöre, nicht zu den anderen Seiten. Ja. Ne? Allein, das ist ja schon eine große Aktion, wenn man sehr, sagen wir mal, moralisch sehr eingebettet lebt, das sich selbst einzugestehen, ne? Mhm. Ne? Vor sich selbst erstmal zu sagen, ja, ich bin so. Das ist halt auch der erste große Schritt. Richtig, richtig. Also mein Lieber, ich wünsche dir viel Glück bei deinem Lebensweg, wenn das jetzt auch gleich ein bisschen hart werden wird. Du wolltest noch was sagen? Bitte? Ja, ich wollte mich bedanken natürlich bei dir, Domian. Sehr gerne. Ich werde mich bestimmt nochmal melden bei dir. Ja, schreib uns eine Mail, dann ist das immer der direkteste Kontakt, finde ich. Ja, okay, dann melde ich dir nochmal darüber, okay? Sehr gerne. Und du gehst ins Netz und machst dich mal schlau. Ja, werde ich machen. Alles Gute und viel Glück. Ich bedanke mich. Tschüss. Tschüss, danke. Und hier ist der... Wie geht mit wem geht's weiter, frage ich meine? Mit Yusuf. Heute haben wir eine internationale Sendung. Hallo Yusuf, 21, guten Morgen. Guten Morgen. Yusuf, was ist bei dir los? Welche Art von Erpressung? Ja, genau, es geht um Freundeserpressung. Hallo? Hallo? Hallo? Ja, nun ist er weg. Dann machen wir ganz einfach weiter mit Danny. Danny ist 18. Hallo, Danny. Ja, hallo. Ein Mann. Ja. Ja. So, was ist bei dir los? Also bei mir geht's darum, ich war mit so einer Gruppe so, mit 4, 5 Leuten immer unterwegs und wir haben halt Einbrüche gemacht so. Mhm. Wir sind in so eine komischen Getränkemärkte oder irgendwo in so eine Sportstätten ingebrochen. Ja. Und haben da Geld geklaut und so weiter. Und dafür, also ich musste in 4 Wochen in so einen Jugendarrest. Mhm. Wie lange lang liegt das so? Na, das liegt auf, also vor einer Woche bin ich wieder rausgekommen. Ach so, okay. Und ich habe jetzt halt, sag ich mal, keine Lust mehr da drauf und so weiter und will ja jetzt aufhören. Mhm. Und die haben halt jetzt, sag ich mal, so ein großes Ding oder planten, so ein Ding da anzubrechen. Mhm. Und die haben gesagt, wenn ich halt aufhöre und so, dass ich dann nicht mehr auf die Straße kommen soll und dass sie mich totschlagen und so weiter. Mhm. Wenn ich damit aufhöre und alles. Oder dass sie meiner Freundin zum Beispiel irgendwas antun und so. Ja. Also, das ist aber nun ganz, ganz klassischer großer Konflikt. Du willst aus einer kriminellen Szene aussteigen, hast dort deine Strafe jetzt hinter dir. Ja. Und die da mitgemacht haben bisher, die erpressen dich, dass du weiter mitmachen sollst. Ja, genau. Ja. Wie ist denn deine innere Einstellung jetzt so? Ist die Angst sehr groß oder bist du entschlossen, eigentlich das durchzustehen? Na, eigentlich so Angst kann man nicht richtig sagen, aber ich habe mir manchmal gedacht so, zum Beispiel, wenn ich mal alleine unterwegs bin oder so, weil ich weiß ja, wie die halt drauf sind so, mhm. Und wenn ich jetzt halt alleine mal unterwegs bin so und dann da 4, 5 Leute stehen, ja, was ich denn machen soll halt und so. Mhm. Aber du bist meine Freundin und so. Mhm. Ja. Aber für dich ist die Entscheidung klar gefallen, dass du raus aus der Kriminalität willst. Ja, das auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Du bist erst 18 Jahre alt und hast dann schon eine ganze Menge Mist gebaut. Ja. Wie sieht's bei dir aus mit Schulbildung, Schulabschluss? Ja, schlecht. Schlecht. Gar nichts, oder? Nee. Und hast du Pläne? Ja, ist eigentlich nicht wirklich, wenn ich aus bin. Ja, musst du natürlich jetzt angehen, ne? Das gehört ja dazu, um Fuß zu fassen, dass man eine Ausbildung hat, einen Schulabschluss hat zumindest erstmal. Ist dann besser, dass man einen Abschluss nachmachen so. Genau. Also wenigstens auf einer Hauptschule. Ja, genau. Und dann, ja. Und da gibt es ja viele Möglichkeiten heutzutage. Sag mal, ja. Das Allerbeste ist natürlich, wenn man sich entfernen will, dass man auch dann radikal mit solchen Leuten bricht. Hast du denn noch ein bisschen Kontakt mit denen im Moment? Nee, so eigentlich nicht mehr. Ach so, gar nichts mehr. Mhm. Nee. Und weiß. Die wollten mich eigentlich öfter immer so anrufen und so. Ja. Noch, aber da habe ich meine Handynummer gewechselt und so. Ja. Also so eigentlich gar nicht. Manchmal drohen solche Leute ja auch und die machen es dann doch nicht. Du schätzt die so ein, dass sie dich vielleicht doch belästigen könnten? Ja. Auf jeden Fall, ja. Mhm. Und du weißt, dass die eine neue Straftat planen? Ja, das weiß ich auf jeden Fall, ja. Die haben mir ja schon alles gesagt, wo das sein soll und so und wann und so. Dann musst du initiativ werden, Danny. Dann musst du was tun. Dann musst du dich bei der Polizei melden. Das ist deine Pflicht. Wenn du weißt, dass eine Straftat ansteht, dann musst du das machen. Hm. Das ist ja ein weiterer Konflikt für dich, ist mir schon klar. Ja, aber ja. Das ist deine Pflicht. Pass mal auf, jetzt geht die Sendung gerade vorbei. Wir werden dich jetzt im Hintergrund noch weiter beraten. Ja. Vor allen Dingen auch, was du so machen könntest, um dich zu schützen, dass dir da nichts Schlimmes passiert. Da gibt es schon einige Möglichkeiten und Hilfestellungen. Da lassen wir dich jetzt nicht mit alleine. Dann bitte ich dich aufzulegen und wir melden uns gleich wieder bei dir, ja? Alles klar, danke. Okay, bis gleich. Tschüss. Ja, tschüss. So, ihr Lieben, das war unsere Sendung. Ich werde erpresst. In der Technik, Malte Imels. Und morgen sind wir wieder da. 1 Uhr Radio 1 Live, 1 Uhr wieder Fernsehen, morgen wieder mit einer freien Themennacht. Ihr könnt immer ab 0 Uhr anrufen. Ab 0 Uhr sind die Kollegen da und nehmen eure Anrufe entgegen. Die Nummer ist kostenfrei. Oder ihr könnt natürlich auch rund um die Uhr mailen. Domian@wdr.de www.radioerfernsehen.de. Jetzt wünsche ich euch eine sehr schöne und gute Nacht und bin gespannt morgen auf eure Themen und freue mich. Bis dahin. Tschüss.